Kommunikation. WhatsApp, E-Mail, SMS und Co. Problembeschreibung. Ähnlich wie bei anderen Datenschutzanwendungen ist Vertrauen in der elektronischen Kommunikation ein essentielles Problem. Zu oft hört man, wie der US-Geheimdienst NSA E-Mails mitliest, Nachrichten abgreift und Telefonate mitschneidet. Zudem können zentrale Behörden Kommunikation unterbinden, was gerade bei Aufständen schon öfter vorgekommen ist. Die Lösung: Eine Blockchain könnte Kommunikation dezentralisieren und damit einem Unternehmen die Macht entziehen, Kommunikationsdaten entweder selbst auszulesen, sie an staatliche Behörden weiterzuleiten oder sie zu blockieren. Der Ablauf ist der gleiche wie bei anderen Blockchain-Applikationen auch. Anstatt alles über einen zentralen Server laufen zu lassen, wird Information dezentral geroutet, sodass niemand die Daten selbst hat. Somit kann auch niemand diese blockieren, auslesen oder weitergeben. Die wichtigste Herausforderung hierbei ist dieselbe, welche dezentrale Peer-to-Peer-Systeme, also Rechnernetzwerke ohne Zentralrechner, beim Routing haben. Mit jedem zusätzlichen Teilnehmer steigt die Anzahl der möglichen Routing-Möglichkeiten exponentiell an. Gibt es die vier Teilnehmer A, B, C, D, so gibt es 6 Routing-Möglichkeiten, nämlich 3 plus 2 plus 1. Bei einem Teilnehmer mehr, 5, sind es jedoch schon 10 Möglichkeiten und bei 6 Teilnehmern bereits 15. Ein optimaler Kommunikationskanal ist schon ab einer relativ überschaubaren Teilnehmerzahl ohne zentrale Routingstelle, welche die Informationsweitergabe kontrolliert, fast nicht mehr möglich. Deshalb leiden sowohl die Übertragungsgeschwindigkeit als auch die Skalierungsmöglichkeiten in einem solchen System. Was wären Alternativmöglichkeiten? Während ein solches System für Basistextübertragung denkbar wäre, so wird es hier eher in die Richtung einer zentralen Kommunikationslösung mit hervorragender End-to-End-Kommunikation gehen. Ähnliche Lösungen werden bei Signal, WhatsApp und Pretty Good Privacy, PGP, teilweise schon angewandt. Läuft die entsprechende Lösung auf einem Open-Source-System, wie Signal das zum Beispiel macht, kann sie auch nicht so einfach von einem Staat blockiert werden. Ein paar Praxisbeispiele. Aus meiner Sicht sind derzeit die meisten Blockchain-Firmen im Kommunikationsbereich eher auf dem Holzweg als auf dem Weg, ein wahres Problem zu lösen. Trotzdem sollten sich E-Mail-Provider und Nachrichtenprogramme solche dezentralen Lösungen ansehen. Vielleicht lässt sich zum Beispiel ein Teil der Kommunikation, welche nicht so datenintensiv ist, dezentral anbieten, um von den Vorteilen einer Blockchain zu profitieren.